Das antike Karthago war eine Großstadt in Nordafrika, nicht weit vom heutigen Tunis, der Hauptstadt Tunesiens, entfernt. 400.000 Menschen lebten dort. Im 4. und 3. Jahrhundert vor Christus war Karthago die reichste Stadt des Mittelmeerraumes, bis die Römer kamen und die Stadt erstmals vollständig zerstörten. Der Münsteraner Althistoriker Klaus Zimmermann will nun zumindest den guten Ruf Karthagos wieder aufbauen. Den hatten die Römer nämlich gleich mit kaputt gemacht. Zimmermanns Buch Karthago, Aufstieg und Fall einer Großmacht versucht, das herrschende Karthago-Bild zu korrigieren. Hans-Jörg Modelmeier, Sie haben das Buch gelesen. Was an der römischen Darstellung Karthagos stört denn den Historiker? Also was nicht nur ihn stört, sondern es müsste auch uns alle stören, die wir dieser römischen Propaganda eigentlich bis heute aufgesessen sind, ist, dass man ein vollkommen falsches Karthago-Bild gezeichnet hat. Etwa 360 Jahre lang, von 500 und noch was an, haben sich das kleine Rom und Karthago, das größer war, friedlich geeinigt auf eine Koexistenz. Man hat dreimal Verträge geschlossen, bis dann in der Endphase 264 es losging mit dem ersten Punischen Krieg, den Rom provoziert hat als Verteidigungskrieg. Sie kennen ja die Story, ich werde angegriffen, ich werde bedroht, ich muss präventiv zuschlagen. Mir ist dieser Krieg aufgezwungen worden. Man kennt das alles aus der modernen Kriegspropaganda. Die Römer waren da die absoluten Weltmeister und prägen bis heute eigentlich das kriegspolitische Propaganda-Arsenal. Rom hatte also behauptet, Karthago hätte den Konflikt angezettelt und trägt deshalb die Alleinkriegsschuld. Genau. Beschreibt denn der Historiker Zimmermann, warum ihm an dieser Darstellung, die ja lange Zeit als gültig galt, Zweifel gekommen sind? Ja, er hat sich auf die Detektivsuche gemacht und in Karthago selbst ist natürlich praktisch bis auf kleine Inschriftenreste und noch ein paar wunderbare Skulpturen und andere Reste von Baudenkmälern schriftlich nichts erhalten. Er hat sich hauptsächlich bei griechischen Historikern mal umgesehen und die sind jetzt sozusagen von der Seite her, es gab ja die Griechen, die Karthager, die Punier und die Römer als die drei dominierenden Kräfte, und die Griechen waren eine Zeit lang so an der Seite und Mitspieler auch, und die haben einiges festgehalten, was man heute gut analysieren kann. Zum Beispiel zitiert einer dieser griechischen Historiker aus Verträgen, die aber später, nachdem Rom gesiegt hat, aus dem Archiv in Rom verschwunden sind. Und diese Zitate, die druckte er auch ab. Man hat also nicht nur jetzt die Geschichte einer Zerstörung, eines Aufstiegs und einer Zerstörung, der Zerstörung einer Stadt. Man hat auch historische Quellen. Man kann also nachlesen, links auf der Seite oft, was da an Dokumenten erhalten ist, und das macht das Buch außer den sehr vielen Abbildungen und Zeichnungen sehr informativ für jedermann. Nun ist das kein gewaltiger Schinken, der da liegt. Das Buch hat nur 160 Seiten, dafür aber 130 Abbildungen. Und im Titel ist ja die neue Wahrheitsbehauptung Zimmermanns überhaupt nicht erwähnt. Das Buch heißt einfach nur Karthago, Aufstieg und Fall einer Großmacht. Welchen Platz nimmt denn die Korrektur der Geschichte überhaupt ein in einem Buch, das ja die ganze Geschichte von der Großmacht Karthago erzählen will? Also eine kleine Korrektur. Zimmermann sagt, die Geschichte Karthagos kann man nicht schreiben, weil die Römer in Karthago alles zerstört haben, Bibliotheken und was auch sonst noch da war. Das ist nicht möglich. Man kann nur in Umrissen beschreiben, dass diese Vielvölkerstadt nicht das war, was die Römer behauptet haben, und zwar so ein handelsgieriges, dem Geldgott sich opferndes Volk, sondern es waren auch große Erfinder, Techniker. Der Landbau ist bei denen auch sehr weit entwickelt worden. Das war also ein Kulturvolk, das mehrschichtig war. Das heißt, viele Völkerschaften sind da auch integriert worden. Es hat ja dann von Karthago aus bis nach Spanien und Nordafrika zum Atlantik hin die Szene beherrscht. Und sie haben mit den Römern durch Verträge Absprachen getroffen. Und diese Absprachen haben die Römer immer wieder ganz eklatant gebrochen. Zum Beispiel in der Schlussphase war Sizilien karthagische Einflusssphäre. Das Festland Italien bis zum Stiefel runter war römisches. Wobei man ja immer bedenken muss, die Römer sind ja erst ganz langsam Herren von ganz Italien geworden. Und als sie das dann so geschafft hatten, dann sagten sie, jetzt brauchen wir Sizilien, jetzt brauchen wir Sardinien und dann brauchen wir auch Spanien, das Hispanien. Und das haben sie dann langsam aus der Einflusssphäre, die sie vorher anerkannt haben, der Karthager, rausgekämpft. Und der Krieg ist, das ist Zimmermanns Botschaft, die Schlüsselmotivation der römischen Außen- und Innenpolitik. Jeder Krieg wird geführt, um Material, um Gewinne zu machen, um die Voraussetzungen zu schaffen, um das Reich zu vergrößern. Also es ist sozusagen eine vom Krieg her getriebene Gesellschaft. Heute ist Karthago nur noch ein Reichenvorort von Tunis mit ein paar Ruinen. Was würden Sie abschließend sagen, dieses Buch auch als Reisebuch zu empfehlen oder nur für Historiker spannend? Nein, es ist wirklich ein Buch, das ist das Erstaunliche. Die Bilder sind jetzt auch nicht irgendwie willkürlich zusammengeschustert und man hat so eine Art Bildermasse. Das sind sehr schön geordnete Bildteile, geografische Bilder. Man kann sich vorstellen, wo man ist, welche Bewegungen da waren. Und man kriegt ein Bild von der Kultur dieser Stadt, von dieser viel Völkerstadt. Und das ist für jeden heutigen, nicht nur für Studenten der Mittelmeergeschichte ein interessantes Buch, sondern für jeden, der eben auch eine Fallstudie bekommt, wie wird Propaganda gemacht und wie kann man sie durchschauen, welche Techniken gibt es, diese Propaganda zu entschlüsseln. Hans-Jörg Modelmeier über Karthago, Aufstieg und Fall einer Großmacht, ein Buch von Klaus Zimmermann. 160 Seiten, 130 Abbildungen gibt es für 39,90 €. Und mehr dazu lesen Sie wie immer bei uns im Internet auf dradio.de. Deutschland.